WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitagnacht ist eine Freitemennacht, wie immer. Ja, und das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und der erste Anruf heute Nacht ist der Peter. Peter ist 48. Guten Morgen, Peter. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich durchgekommen bin, weil ich ein Herzensanliegen habe. Sehr gerne. Um was geht's? Und zwar ist, ich habe am Mittwoch, Mittwochabend oder Mittwochmorgen auf Donnerstag deine Sendung gehört. Ich höre sie nicht oft, aber da habe ich sie gehört und da war eine Frau, eine Katharine oder Katharina, 38. Ja. Ich bin selbst entschiedener Christ und ich möchte dir nicht über den Mund fahren oder dich da in einer Art und Weise korrigieren, aber du sagtest, du kennst keine einzige Stelle in der Bibel, die sagt, dass man Suizid nicht rechtfertigen oder sowas konnte. Und zwar ist es doch eine Stelle, und zwar gleich bei den 10 Geboten, und das ist eins von den Geboten, du sollst nicht töten. Und das, finde ich, ist auch für, du sollst nicht töten, du sollst auch dich nicht selbst töten. Mhm. Und bitte. Ein Vorschlag, Peter. Ich erkläre mal eben den Leuten, die am Mittwoch nicht dabei waren, um was es geht. Okay. Die Anruferin rief an und sagte, dass sie final erkrankt ist, dass sie bald sterben muss, sich eigentlich aufgrund der Schwere der Erkrankung am liebsten das Leben nehmen würde, aber ihr Glaube verbietet es, sie ist Christin. Und dann haben wir beide uns darüber unterhalten und ich bin der Auffassung, dass man auch als Christ das dürfen sollte. Das ist meine persönliche Auffassung. Und darauf nimmst du jetzt Bezug, und ich habe gesagt, es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, die explizit die Selbsttötung verbietet. Und jetzt kommst du ins Spiel und sagst, Moment mal, da gibt es die 10 Gebote und an fünfter Stelle steht, du sollst nicht töten. Ja, das gibt es natürlich, Peter, klar. Aber ich finde, es ist ein riesiger Unterschied, das Verbot, einen anderen Menschen vielleicht aus niedrigen Beweggründen zu töten, als persönlich, wenn man in einer ganz großen Not sich befindet, sich selbst das Leben zu nehmen. Ich finde, das ist ein großer Unterschied. Ja, gut, das ist ein Unterschied vielleicht, du sagtest, du wärst viele Jahre lang Christ gewesen, ja, oder du hast an Gott geglaubt. Mhm. Ich wünsche dir, dass du das hoffentlich wieder tun kannst oder das erleben kannst. Ich habe es einige Mal in meinem Leben selbst erfahren. Ja. Ich hätte damals eigentlich mein linkes Bein verloren und habe dort in einer Kapelle, nicht durch irgendwelche Gläubigen, also durch irgendwelche Pastoren oder ich glaube nicht an die katholische Kirche oder an die evangelische Kirche, sondern die Dreieinigkeit Gottes. Und das ist für mich und eben die Bibel. Und beziehungsweise diese Gebote sind für mich, du kannst es ja wahrscheinlich auch nachempfinden, als damaliger Christ, wenn man diese ganzen Gebote annehmen würde für sich, da würden wir in einer wesentlich besseren Welt leben. Und aber da ging es mir bei dem Thema, bei der Frau, wo ich das gehört habe, auch eben auch in ihrer Situation, würde ich ihr sehr wünschen, dass sie das Wort aus dem Buch Gottes annimmt, das ist, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Auch in so einer, beschissenen Situation. Wenn jemand so schwer krank ist, da möchte ich dem nicht kommen mit der Bibelstelle, kommt her und ich will euch erquicken. Ich finde, dass ein gläubiger Mensch sich keine Vorschriften machen lassen sollte, wie man in all diesen Jahrhunderten das Christentum ausgelegt hat. Da wurde genug Schindluder mitgetrieben. Ich finde, wenn jemand in einer solch existenziellen Situation ist, sollte er das mit sich, mit seinem Gewissen, mit seinem Gott ausmachen und nicht mit irgendwelchen Kirchenvertretern. Oh ja, genau. Ich hab ja auch zu der Begründung gesagt, warum ich das so sehe, weil ich habe, als ich Christ war, diesen Gott als einen liebenden Gott empfunden. Als einen absolut liebenden Gott. Ja. Und zu dieser absoluten Liebe gehört auch große Vergebung. Und ich glaube persönlich, es ist ja alles nur eine persönliche Auslegung, dass wenn ein Mensch in einer solchen Not, wie die Anruferin war, sich das Leben nimmt, ist das moralisch ethisch vertretbar für uns nach menschlichen Maßstäben. Und diese große Liebe beinhaltet auch die Vergebung dieses, so es denn eine Sünde sein sollte, zu vergeben. Weißt du, wenn man das für jeder für sich so entscheidet, ist das ja völlig in Ordnung. Ja. Was mich nur daran provoziert, ist, dass halt aufgrund des großen Einflusses der christlichen Kirchen in all diesen Jahrhunderten den Menschen immer Diktate vorgelegt wurden. Und die Menschen dadurch unfrei wurden und letztendlich, wer bestimmte, die Kirchen bestimmten. Aber weißt du, es ist doch noch gar nicht lange her. Das erzähle ich immer, wenn man sich darüber unterhält, dass ein sogenannter Selbstmörder nicht mal eine ordentliche Beerdigung bekam. Das weiß ich noch. Meine alte Mama hat das noch erzählt, wie das früher so war. Und dann wurden die armen Menschen, die sich das Leben in großer Not genommen haben, irgendwo am Gottesacker am Rande beerdigt. Das ist doch eine Schande. Wo bleibt denn da die Liebe? Wie ich dir vorhin schon gesagt habe, ich glaube nicht an die katholische und nicht an die evangelische Kirche, sondern es geht, was ich auch den Bibelvers, den ich gerade sagte, das gilt eigentlich nicht als Befehl, sondern als Segen für diese Frau, dass sie eben sich überlegt, kommt her, wie ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, als Segen, nicht als Gesetz. Mhm. Du hast vollkommen recht, ich bin kein Fan vom Papst, ich bin kein Fan von irgendetwas, was die katholische Kirche zum Beispiel betrifft, oder auch, weil du da angesprochen hast, Schindluder. Ich beschäftige mich sehr viel mit der NS-Zeit. Und wenn man da die deutschen Christen und die entschiedenen Christen und das Ganze nimmt, es ist viel schon im Namen Gottes Mist veranstaltet worden. Da hast du vollkommen recht. Mhm. Aber das war eben, was mir am Herzen lag, dass die Frau eben dieses, du sollst nicht töten, dass sie sich das eben wirklich für sich zu Herzen nimmt. Sie soll bei ihrem Standpunkt bleiben und sagen, auch in der harten Zeit, die sie erlebt, bis zum Letzten, dass sie eben wenn man sagt so, eigentlich diese Siegeskrone vor Gott dann bekommt. Und also diese, das ist natürlich wesentlich gemeint. Du versuchst sie ja jetzt zu überzeugen, indem du sagst, sie soll bei der Überzeugung bleiben. Ja, richtig. Das ist das Beste, was sie tun kann. Woher weißt du das denn? Woher weißt du das denn überhaupt? Ich habe einiges in den letzten Jahren erlebt in Beziehung zu Gott, geschenkt. Dann behalte das doch für dich und beziehe das auf dein Leben. Und lass einen anderen Menschen, der auch einen Glauben hat und den vielleicht anders interpretiert, lass ihn doch anders interpretieren und mach ihm kein schlechtes Gewissen. Na, da ist es kein schlechtes Gewissen. Ich will sie eigentlich in dem Sinne ihr wünschen, dass sie das, was sie vorher gedacht hat, auch weiterdenkt, dass sie sich nicht beeinflussen lässt von der weltlichen Situation, sondern wirklich an ihrem Standpunkt als Christin. Du möchtest, dass sie von dir beeinflusst wird. Nein, sie sagte doch, sie ist Christin, nicht von mir beeinflusst, ich bin entschiedener Christ, aber sie hat doch gesagt, sie ist Christin und das fand ich klasse. Aber auch Christen haben diese Auffassung, die ich jetzt gerade versucht habe zu erklären. Das ist ja keine unchristliche Auffassung, beileibe nicht. Könnten wir uns denn nicht darauf einigen, Peter, dass jeder sein ethisches, gerade im spirituellen Bereich, im Thema Glauben, dass jeder für sich entscheidet und wir jeweils den anderen in Ruhe lassen und ihn das machen lassen, was er für richtig hält und was er mit seinem Gott abstimmt? Ja, du sagtest das nur als Beispiel, ja, dass du die EKD, dein EKD-Ehepaar erlebt hast und dass sie da wegen ihrer Krankheit in die Schweiz wahrscheinlich gehen würde und. Ja. Das hatte ich dann noch zu hören bekommen. Aber du hast vollkommen recht, jeder soll natürlich für sich selbst das entscheiden. Bloß es war mir ein Herzensanliegen, was die Frau so am Telefon gesagt hat, das war für mich sehr wichtig und kann sie nur in ihrem Glauben, kann ich sie bestätigen, auch wenn sie wirklich einen schweren Weg geht. Okay. Mein lieber Domian, ich wünsche dir, ich habe in Berlin in der U-Bahn mal gelesen, dass du dieses Jahr diese Sendung beendest. Ja. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Zukunft. Ich danke dir sehr herzlich, Peter. Und ich danke dir auch wirklich, dass du nochmal angerufen hast dazu. Denn hier soll ja jede Position auch klar zum Ausdruck kommen. Und du hast deine Position, glaube ich, jetzt sehr gut gesagt. Vielen, vielen Dank. Danke. Und alles Gute. Ciao. Auf Wiedersehen. Danke, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, wenn ihr uns erreichen wollt, oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Philipp. Philipp ist 19. Guten Morgen, Philipp. Hallo Domian. Hallo Philipp. Weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen, ich habe ein schlechtes Verhältnis mit meiner Mutter und weiß nicht, ob ich den Kontakt aufrecht halten soll oder abbrechen soll. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja, leider. Geht's nicht anders? Nee, leider nicht. Okay, gut, dann machen wir das so. Es klingt immer ein bisschen besser, wenn man direkt ins Telefon reinspricht. Was ist denn los mit der Mutter? Und zwar ist sie selbst, ist psychisch krank. Und was auch noch ist, sie ist alkoholabhängig. Das ist schlimm. Ja, und ich hatte selbst nicht so eine schöne Kindheit. Wie lange ist sie denn schon alkoholabhängig? Das ist sie eigentlich schon ihr ganzes Leben. Das heißt, du bist damit aufgewachsen, quasi mit ihrem Alkoholismus? Selbst, ich bin auch mit ihr, oft muss ich diese Sauftouren mitmachen, halt jetzt nicht trinken oder so. Ich habe da natürlich, wie heißt nochmal, Cola, Limo, weil ich trinke ja keinen Alkohol. Aber ich muss die Sachen oft mitmachen. Du lebst jetzt aber nicht mehr mit ihr im Haus oder in der Wohnung? Nein, ich wohne in einer Selbstverständigungswohngruppe in Erklen. In einer Selbstverständigungswohngruppe, was ist das? Das ist eine Selbstverständigungsgruppe, wo wir lernen, selbstständig zu werden. Ach so. Jeder hat sozusagen seinen eigenen Betreuer, der für ihn zuständig ist. Und die kommen halt entweder jeden Tag oder alle 2 Tage mal vorbei und gucken, wie die Lage so ist, gehen mit uns einkaufen. Und wenn wir halt Hilfe brauchen bei irgendwelchen Sachen, dann können wir die ansprechen. Verstehe. Und das Ziel ist, dass du irgendwann alleine wohnst? Ja, das ist das dabei. Bist du, hast du eine Ausbildung gemacht oder bist du gerade in einer Lehre? Nee, ich soll am 1.8. in Prospects anfangen. Das ist wie Hefeteil Mönchengladbach, so eine Werkstatt. Okay. Und das soll halt losgehen. Und mein jetzt lass uns nochmal über deine Mutter jetzt, auf die Mutter zurückkommen. Wenn du, was ich dich gerade fragen wollte, wenn du als Kind das alles mitbekommen hast, vorab muss ich noch fragen, bist du Einzelkind? Nein, wie ich gehört habe, ich habe noch 3 Geschwister, mit einer habe ich Kontakt. Mit den anderen beiden, die kenne ich nicht. Aber du warst von klein auf bei deiner Mutter? Na, nur bis zum 7. Lebensjahr und dann hatte ich meinen Unfall. Ich habe mich dann vom 2. Stock abgeseilt, weil sie war wieder auf den Sauftouren und hat Wohnungstür und Küchentür abgeschlossen. Und und ich hatte Hunger und habe mich dann abgeseilt, weil ich raus wollte. Und das ist dann schiefgelaufen und hatte dann Schädel-Hirn-Trauma. Du bist abgestürzt. Abgestürzt und war dann 2004 bis 2004 war ich dann im Aachener Klinikum und Reha-Klinik, so immer zwischendurch gezwitscht. Sag mal, und wie viele Meter bist du da gefallen? Weißt du das ungefähr? Das ist 2. Etage gewesen. Also das ist schon ein ganzes Stück und ich bin kann froh sein, dass ich überhaupt noch lebe. Da kann man sagen, dass die Alkoholsucht deiner Mutter irgendwo schuld daran ist, dass du damals in diese Not geraten bist. Ja. Kann man so sagen. Wie war das denn davor? Wie hat die Mutter dich denn davor behandelt? Es waren auch schon mal zwischendurch, gab es auch schon mal so Szenen, da war ich noch etwas kleiner, da war die Überlegung, ob wir waren gerade unterwegs und kamen dann zurück nach Hause und dann hatte auch ihre Freundin gefragt, ob wir nicht nochmal zu Kirmes gehen sollten und ich hatte gerade den Fernseher angemacht, aber wo die dann gesagt hat, Kirmes, hatte ich den wieder ausgemacht und dann hat sie mir richtig in den Magen getreten dafür. Kam das öfter vor, dass sie so gewalttätig war? Hat natürlich, nachdem ich ins Heim und alles kam, was ich ja so alles mitgemacht habe, hat das natürlich aufgehört. Aber in der Zeit, wo ich bei ihr richtig gelebt habe, war das wirklich, die hat sich wirklich für jeden kleinen Kram aufgeregt. Mhm. Bist du denn habe ich das richtig verstanden, dass du dann nach diesem Absturz, bist du dann in ein Heim gekommen? Ja, das bin ich. Wie war das für dich, in ein Heim zu kommen? Wie hast du das empfunden damals? Ich wollte es natürlich nicht. Ich habe natürlich gesagt, ich will bei meiner Mutter bleiben, aber weil ich dann einen gesetzlichen Betreuer bekommen habe, der dann für mich zuständig war. Mhm. Aber warum wolltest du bei deiner Mutter bleiben? Die hatte dir ja nichts Gutes getan. Ja, ich war ja halt noch 7 und da war meine Entscheidung durch den Unfall und weil an dem Tag, wo mir das gesagt worden ist, waren auch zu viele Leute da und die wollten Fotos von mir machen, um den Kindern in der Wohngruppe mich schon mal als Foto zu zeigen, wer ich bin und wer den erwartet und so, und das war alles zu viel und dadurch kam ich dann halt in diese Ausrasterfunktion sozusagen, war ich auch oft deswegen auch in der Psychiatrie, weil... Kann das sein, so Philipp, dass die Schwierigkeiten, die du so ein bisschen vielleicht mit dir und deinem Leben hast und weswegen du jetzt auch da in dieser Gruppe bist, dass das mit diesem Sturz zusammenhängt? Kann wirklich möglich sein, weil ich habe auch seit dem Sturz oder seit dem 10. Lebensjahr auch Epilepsie. Mhm. Und das hat irgendwie, ob das mit dem Unfall zusammenhängt, das wissen die Ärzte selber nicht. Und könnte ja sein, dass das der Auslöser war. Ja, das wissen die nicht, ob das jetzt durch den Unfall kommt oder erst wirklich schon da war, Verstehe. Aber noch. Philipp, wie ist denn heute deine Verbindung zu deiner Mutter? Seit Mitte März ist das Verhältnis überhaupt nicht mehr. Wir hatten sozusagen den Kontakt abgebrochen, weil wir hatten vorher noch telefoniert, weil ich ihr gesagt habe, Mama, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich nicht alle 2 Wochen bei dir schlafen muss. Mhm. Ich bin ja jetzt alt genug und kann selbst entscheiden, ob ich bei ihr übernachten möchte oder nicht. Also wenn du sie besucht hast ab und zu. Ja, weil früher waren immer so die Zeiten immer alle 2 Wochen zu Besuch bei ihr und dann wieder zurück. Du kannst dich so... Aber weil ich ja jetzt alt genug bin, habe ich gesagt, nee Mama, will ich nicht mehr. Und das hat die so in die Bahn gebracht, dass sie dann angefangen hat, na toll, dann lass mich doch in Ruhe und so. Und dann kamen wir per WhatsApp mit Schimpfwörtern, haben wir uns beschimpft. Und die letzte Nachricht, die von ihr kam, war halt, ich hätte dich doch abtreiben sollen. Wenn du sie besucht hast und bei ihr geschlafen hast, war sie da auch immer besoffen? Ja, sie hatte auch schon oft getrunken und halt die Wochenenden waren halt nicht so, wie ich sie mir immer vorgestellt habe, sondern meistens, wenn dann Heimspiel war, halt Fußball, sie dann immer so, oh, kann ich zum Fußball, bitte, Fußball gucken, und ich so, nee, und dann irgendwann so, ach komm schon, dann sehe ich wenigstens wieder Leute, die ich lange nicht gesehen habe, und irgendwann habe ich dann nachgegeben, aber... Ich höre daraus, dass du einfach ganz einfach gar nicht so gerne dahin gefahren bist. Nee, manchmal hatte ich wirklich schon, da habe ich mich gefreut, aber manchmal waren auch so Sachen, wo ich mir gedacht habe, da hätte ich doch in Aachen, da habe ich ja noch in Aachen gewohnt, in einer Pflegefamilie. Und hättest du es besser gehabt? Da hätte ich es dann besser gehabt in der Zeit da. Zu deiner Grundfrage, Philipp, du hast ja gerade das Gespräch begonnen, ob du überlegst, ob du den Kontakt fast abbrechen sollst. Ja, halt komplett. Also weißt du, ich finde es ganz schlimm, wenn deine Mutter dir sowas schreibt, ich hätte dich besser abgetrieben. Das darf eine Mutter auch im Zorn nie schreiben. Ja. Und wenn deine Mutter dir, die hat dir ja offensichtlich eine ganze Menge angetan. Ja. Und ihr Alkoholismus ist auch an sehr vielen Dingen schuld, die dein Leben erschweren oder kaputt gemacht haben oder erschweren zumindest. Mhm. Deshalb finde ich, wenn du das Gefühl jetzt hast und du möchtest einfach mal einen längeren Abstand, das muss ja nicht für alle Ewigkeiten sein, aber einen längeren Abstand, finde ich das völlig in Ordnung. Und dann solltest du das auch machen. Und da solltest du dich nicht unter Druck setzen lassen. Die Dame soll sich erstmal um sich kümmern und in die Klinik gehen und vom Alkohol wegkommen. Dann kann sie sich mal wieder bei dir melden. Dann wäre sie auch ein Vorbild für dich. Weil ich weiß wirklich nicht mehr weiter, weil mir macht das so schon keinen Spaß mehr. Sie hatte viele Freunde und jedes Mal wenden die sich von ihr ab, weil sie dann fängt die an von deren, wo die vorher noch mit befreundet waren, fängt sie dann an, Lügen über die zu erzählen, die dann weiterkommen und so, wo dann die dann wieder anders erzählt werden von der anderen Person und so weiter, und dann verspielt sie sich auch die Freundschaft mit anderen. Also Philipp, ich finde, dass du das Recht dazu hast, dich erstmal auf Distanz zu bringen, also ruhig mal eine Weile das abzubrechen. Finde das völlig in Ordnung. Möchte aber auch noch gerne die Meinung hinzuziehen von meiner Psychologin, die heute Nacht hier arbeitet. Ja. Das ist die Magdalena, und die wird dich jetzt gleich noch einmal anrufen, wenn du aufgelegt hast. Dann hast du zwei Meinungen und dann kannst du für dich entscheiden, was du für richtig hältst. Ja. So machen wir's, ne? Jo. Gut, Philipp, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Ja. Von Herzen. Noch eine schöne Sendung. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss. Danke. Ciao. Und schon geht's weiter mit Dagmar. Dagmar ist 56. Guten Morgen, Dagmar. Guten Morgen, Domian. Hallo, Dagmar. Hallo, Domian. Was ist dein Thema? Ach, ich bin total unzufrieden mit mir. Und warum? Ja, ich leide an schweren Depressionen, habe aber zwischendurch eben auch meine manischen Phasen. Also wo du dann sehr euphorisch bist und wo es... Ja, Himmel hoch, ja auch mit Kaufsucht und mach viele verrückte Sachen auch. Und ich habe das so 15 Mal im Jahr, das wechselt also sehr schnell. Lässt sich weder durch Medikamente beeinflussen, noch... In welcher Phase bist du gerade in der... In der schweren depressiven Phase, wo ich schon wieder leichte Suizidgedanken habe, die ich aber total verdränge. Sag mal, wie lange leidest du schon an dieser Erkrankung? 2001 war ein Suizidversuch und da haben sie festgestellt, dass ich bipolar erkrankt bin. Wie lebst du? Lebst du mit deinem Partner zusammen oder alleine? Nein, ich bin seit 5 Jahren alleine. Mein letzter Freund, der hat sich totgetrunken. Hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Gibt es denn ein paar nahe Menschen für dich? Freunde, Verwandte? Meine Schwester, mein Schwager wohnt in Westdeutschland. Wohnt in Westdeutschland und du wohnst in Ostdeutschland? Nee, ich wohne in Berlin. In Berlin, okay. Und sie wohnt in Nordrhein-Westfalen. Okay, das ist weit weg, kann man sich nicht so oft besuchen. Ja, nee, kann man sich nicht oft besuchen. Hast du denn in Berlin eine gute Freundin zum Beispiel? Ich habe hier eine sehr gute Freundin. Wir sind seit 48 Jahren knapp befreundet. Aber sie kann mich eben auch nicht motivieren. Also. Aber du musst ihr nichts vorspielen, ihr könnt offen sprechen. Wir sprechen offen, ja. Jetzt seit 2001 ist es diagnostiziert worden, das ist ja schon eine sehr lange Zeit. Warst du schon mal in einer Klinik wegen der Erkrankung? Ja, war ich auch schon mal und ich habe schon fast alle Medikamente durchprobiert. Die Schwierigkeit ist aber eben, weil es so schnell zwitschen tut, das ist eben dieses bipolare Himmelhoch ja auch zu Tode betrübt. Und ja... In der Manie komme ich ohne Tavo aus, ohne meine Angsttabletten. Und jetzt stehe ich dann morgens auf, so zwischen 9 und 10, bin 2-3 Stunden wach, nehme schon wieder die nächsten Tabletten, damit ich schon wieder in den nächsten Dämmerzustand komme. Und so vergeht der Tag. Und so vergeht der Tag, ja. Was ja ein trauriger Tag ist. Ja, also. Und auch jetzt, so, das ist so schönes Wetter, Frühling, viel Licht, hilft dir das nicht ein bisschen? Kann mich alles gar nichts beeinflussen und das ist ja das Schlimme. Und wenn du gezielt rausgehst, in den Park, dich in die Sonne setzt, wie wirkt das? Ich traue mich nicht raus aus der Wohnung, das ist mein Problem. Warum traust du dich nicht raus? Tja, wenn ich das wüsste. Ich sage immer zu mir, ich habe hier den offenen Strafvollzug. Aber wenn man sich nicht traut, hat man ja vor irgendetwas ein bisschen Angst. Welche Angst ist das bei dir? Also zu Anfang dachte ich, das ist die Angst, dass mich so Leute sehen, also mit gesenktem Kopf. Und da achten die anderen ja gar nicht so drauf. Ja, ich habe immer das Gefühl, die Leute beobachten mich. Und wenn du zusammen mit deiner Freundin jetzt mal so einen Frühlingsspaziergang machen würdest? Ja, sie ist leider sehr gerne bei mir und hilft mir hier auch mal aufräumen, aber sie geht eben gar nicht raus mit mir. Also laufen und so ist gar nichts für sie. Ach so. Wie lange hast du denn jetzt deine Wohnung nicht verlassen? Am Sonntag sind es 5 Wochen. Und wie lange dauern in der Regel diese dunklen Phasen, diese manischen Phasen, die depressiven Phasen an? 6 Wochen mindestens. Und dann, wenn es umschlägt in dieses Himmelhochjauchzen, gehst du denn dann raus? Ach, dann bin ich hyperaktiv. Dann ist so viel zu erledigen, dass ich schon gar nicht weiß, wo meine ganze Zeit bleibt. Macht dir das Leben dann Spaß? Ach, ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich bin irgendwie Jäckel und Heid und versuche meine Krankheit hier ins Lächerliche zu ziehen. Mit dem Schneckenhaus-Syndrom, also Kopf in den Sand. Aber das kann man nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist schon eine sehr ernstzunehmende Erkrankung, die du da schilderst. Du hast gerade gesagt, dass du, wenn du jetzt in der dunklen Phase bist, dass du immer wieder auch an Selbsttötung denkst? Also ich hatte jetzt lange Zeit nicht dran gedacht, aber ja, seit gestern sind die Gedanken wieder da. Was hältst du dem dann entgegen, wenn diese Gedanken kommen? Da fühle ich mich gar nicht wohl. Also ich war einmal in der Klinik, ich musste da drin raus. Also ich dachte, ich werde da verrückt. Sag mal, Frage, hast du den Ton von deinem Fernseher oder Radio noch an? Das wäre sehr schön, wenn du den Ton ganz abschalten würdest, dann können wir noch besser reden miteinander. Ja, das ist ganz aus. Nimmst du denn im Moment auch Medikamente ein? Ja, ich nehme nach wie vor meine Antidepressiva. Und hast tagsüber, wie gesagt, 2-mal am Tag Tavor und Lyrica, das ist so ein angstlöses Mittel. Und so wie ich in der Manie komme, brauche ich diese beiden Tabletten gar nicht. Also hast du den Eindruck, dass du bei deinem, ich gehe mal davon aus, dass du bei einem Psychiater bist? Ja. Hast du den Eindruck, dass du da bei einem, dass du da gut aufgehoben bist? Eigentlich ja, also ich hatte ja nur schon mehrere durch und Wie lange nimmst du denn dieses Medikament Tavor schon ein? Stimmt, schon über 10 Jahre. Aber ich kann es sofort absetzen. Also ich habe da nie irgendwie eine Abhängigkeit. Das ist das Gute. Und nur dadurch, dass ich das eben sofort absetze und keine Entzugserscheinung habe, kriege ich das auch immer wieder verordnet. Ich glaube ja, aber dass in einer solchen... Es wirkt natürlich immer weniger, das ist ja, man bräuchte theoretisch immer mehr. Ich glaube ja, dass ein solches Krankheitsbild, wie du es gerade beschrieben hast, dass man das wirklich nur mit einer guten Medikamenteneinstellung und vielleicht auch kombiniert mit einer Gesprächstherapie in den Griff bekommt. Deswegen frag dich gerade so nach, ob du das Gefühl hast, in guten medizinischen Händen zu sein, denn da gibt es ja nun große Unterschiede und viele Fehlbehandlungen auch, dass die Ärzte einem falsche Medikamente geben und die Leute dann so sehr darunter leiden. Ich mache nach jedem neuen Medikament ist es so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ist es gut und dann ist auch dieser Gewöhnungseffekt. Also ich habe auch so viele Medikamente in verschiedenen Kombinationen schon genommen. Und ja, es wird auch von Mal zu Mal irgendwie schlimmer. Also ich merke, ich werde immer unzufriedener. Ich werde immer unruhiger. Ich traue mir immer weniger zu. Wenn man das so merkt, das ist eigentlich der wichtige, der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich muss jetzt nochmal einen neuen Versuch starten mit einem Arzt, mit einer Therapie, vielleicht auch mit neuen Medikamenten. Du bist in Berlin und in Berlin gibt es ein riesiges Angebot, auch an hochqualifizierten, guten Psychiatern. Ja. Pass auf, Dagmar. Ich möchte gerne, weil ich heute Nacht eine Psychologin hier bei mir habe, die auch im klinischen Bereich arbeitet, das passt nur gerade sehr gut, dass die Magdalena dich jetzt gleich mal anruft. Und mir geht es jetzt um eine Beratung, vielleicht, dass du dich nochmal medizinisch neu beraten lässt und um da dann neue Wege zu suchen. Es gibt viele Menschen, die diese schwere Erkrankung haben und die das schaffen, da rauszukommen. Und dazu sollst du auch gehören. Na, ich habe mich mit der Zeit schon irgendwie mit der Krankheit arrangiert, sagen wir mal. Aber es wäre eine große Freude, wenn sie weg wäre oder zumindest gedämpfter wäre. Na, es ist bei uns schon, also bei mir ist es auch in der genetischen Veranlagung. Und meine Oma hat einen vollendeten Suizid, Mutti hatte mehrere Suizidversuche und also es, ich habe so viele Studien auch schon mitgemacht und neue Medikamente mit erprobt. Deshalb bei dem einen musste ich auch stationär sein. Ich merke, du hast schon eine ganze Menge hinter dir. Und ich, ich bei weiß, manchen Ärzten bin ich schon immer das beste Beispiel. Und auch in der Tagesklinik. Ich war einmal 10 oder 12 Wochen in der Tagesklinik, wo man morgens hingeht und abends zurück. Und in dieser Zeit hatte ich 3 Phasenwechsel. Also, Also es lässt sich partout durch nichts irgendwie beeinflussen, dass ich aus dieser Phase rauskomme. Und die wird ertragen und erdulden, aber immer unzufriedener werden. Hast du nicht manchmal die große Sehnsucht nach einem normalen Leben? Ja. Wenn du dich so zurückerinnerst. So ein normales, durchschnittliches Leben, das wäre schon schön. Genau. Und das muss eigentlich das Ziel sein. Das muss nicht eigentlich, sondern das muss das Ziel sein. Du bist 56, es ist ja doch kein Alter. Und da kann das ja auch noch erreicht werden können. Die Hoffnung ist da. Liebe Dagmar, ich weiß, es ist kompliziert. Also ich habe mir immer nur vorgenommen, mindestens 60 zu werden, dann ist meine dritte Katze tot und was danach ist, ist mir eigentlich egal. Nee, so wollen wir es nicht sehen. Ich will, dass du 80 wirst, mindestens. Ach nee, da bin ich körperlich Nein, natürlich. Mir ist ja eben schon zu krank, also das wäre mir... Naja, ich meinte jetzt auch, das war jetzt ein Spaß. Ich meinte jetzt, ich will einfach, dass es dir gut geht. Das wünsche ich dir von Herzen, dass es dir besser geht. Und deshalb werden wir dich jetzt mal im Hintergrund genau und ausführlich und professionell beraten. Obwohl du schon viel hinter dir hast, aber wir versuchen das mal, Dagmar. Gut. Dafür bitte ich dich aufzulegen und Magdalena meldet sich gleich bei dir. Ja, ist gut, danke sehr. Ich drücke dir die Daumen und schöne Grüße nach Berlin. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 1.35 Uhr haben wir. Und ich möchte euch gerne unser Thema vorstellen für nächste Woche. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag ist Themennacht und das Thema nächste Woche heißt anonymer Sex. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die Fans sind von Sexpartys, Parkplatz-Sex, Gangbang-Veranstaltungen oder vielleicht Bareback-Sessions. Oder, da gibt es wahrscheinlich noch eine ganze Menge andere Beispiele. Also wer von euch betreibt gerne anonymen Sex und hat Lust, uns ein wenig davon zu erzählen. Ihr könnt euch wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche vor der Sendung, während der Sendung anrufen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema anonymer Sex. Jetzt geht's hier weiter mit der Gabi und Gabi ist 63. Guten Morgen, Gabi. Ja, guten Morgen. Hallo, Gabi. Ja. Ich habe also eine sehr schwere Zeit hinter mir. Ich habe Brustkrebs, habe eine Brust entfernt bekommen. Und in der Zeit, wo ich die erste Chemo hatte, bin ich halt hingekommen, dass mein Mann mich betrügt. Dass dich betrügt? Ja. Wie lange liegt das jetzt zurück, Gabi? Ja, es ist jetzt fast ein Jahr her. 4 Jahre? Nee, 1 Jahr. 1 Jahr? Entschuldigung, ich habe es... Ja, ja. Okay. 1 Jahr. Ja, weil ich konnte durch die Chemo und Bestrahlung und den ganzen... konnte ich darüber nicht so nachdenken, weil ich war in der Zeit bei meiner Tochter, weil er sich ja um mich nicht mehr gekümmert hat. Ach, er hat schon zu Beginn der Erkrankung sich nicht um dich gekümmert? Ja, doch. Ich bin aus dem Krankenhaus noch gekommen und da hat er gesagt, wir schaffen das gemeinsam. Aber ich hatte mir vorher die Schulter und das Knie gebrochen. Und in der Zeit hat er angefangen, auch so mit anderen Frauen zu chatten. Und da hat er auch zum Beispiel einer Frau geschrieben, er wäre seit 4 Jahren Witwe. Wie hast du das rausgekriegt? Ja, das war so gewesen, er war unten in der Garage und da ging sein Handy, wo ich ja sonst immer dran konnte, und da war dann diese Frau am Apparat. Und dann bist du dann an das Handy gegangen? Ja. Ja, und hast mit der Frau gesprochen? Ja. Und die fiel aus allen Wolken, dass du seine Ehefrau bist? Ja, genau, und die hat dann so geantwortet, was? Sie leben noch. Ach du lieber Gott. Ja, und da habe ich gesagt, ja, ich lebe noch. Und da hat sie mir dann so gesagt, er hätte da telefoniert und hätte ihr gesagt, seine hübsche junge Frau sei vor 4 Jahren gestorben. So, jetzt kam der Knabe irgendwann aus der Garage hoch. Wie hast du dich ihm gegenüber verhalten? Ja, ich habe dann zu ihm gesagt, wer ist denn eigentlich die Elsa? Und da ist er, verlegen ist er geworden und war ziemlich sauer, dass ich an seinem Handy war. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, warum du so sauer bist. Ich kann das sonst immer ans Handy dran. Hat das denn dann zugegeben und hat sich entschuldigt? Nein, er hat mir einen Stummel gegeben, dass ich bald durch die Küche gefallen bin. Also einen Schubs? Ja, und ich bin dann an demselben Abend, weil er hat so einen Shop gehabt auf 450 Euro Basis in so einer Küche. Und ich bin dann bei der Tochter gegangen. War dann so 8 Wochen bei der Tochter. Da hat er sich nicht um dich gekümmert in der Zeit? Nein, überhaupt nicht. Wo ist er denn heute? Er lebt heute in Dortmund angeblich bei seinem neuen Lebensabschnittsgefährten. Ach. Wie alt ist der Mann? 64. Also gleichaltrig seid ihr quasi. Ja, und es war so dann, dass irgendwann habe ich ihn telefonisch erreicht und die Tochter hat mit ihm gesprochen, also die Kinder sind nicht von ihm. Und er hat gesagt, du, das kannst du doch nicht machen. Die Mama sitzt hier rum und ist nur am Heulen. Sprecht euch doch wenigstens aus. Und? Und er ist dann zu der Tochter gekommen und hat gemeint, wir sprechen uns zu Hause aus. Ja. Naja, und weil wir schon 17 Jahre auch zusammen sind und ich ihn halt geliebt habe oder immer noch oder so, bin ich wieder mit zurück. Und da hat er mir versprochen, das nicht mehr zu machen und so, aber eine richtige Aussprache gab es nicht. Aber er hat es dann doch wieder gemacht und hat dich sogar wirklich verlassen, wie du es gerade gesagt hast. Ja, es war so gewesen. Ich habe dann, nachdem ich wieder zu Hause war, habe ich ungefähr so 2-3 Monate später, kam dann das Ergebnis bösartiger Brustkrebs. Und da hat er noch gesagt, ach, das schaffen wir gemeinsam. Und hat auch dann noch zu meinem Sohn eine Woche vorher gesagt, ich bin jetzt zu Hause, war, hatte mir noch meinen Geburtstag gefeiert. Und da hat er gesagt, ach, deine Mutter und ich, wir schaffen es. Und das nächste Wochenende war er schon 8 Stunden bei der anderen Frau. Also eine ganz schlimme Heuchelei und Lüge. Ja. Glaubst du, Glaubst du, dass der dich hat fallen lassen wegen deiner Erkrankung? Manchmal denke ich ja und manchmal glaube ich, es hat nur was mit der Krankheit zu tun gehabt. Nicht nur mit der Krankheit? Ja, weil ich bin auch in psychologischer Behandlung, also wo ich so Gespräche habe. Ja. Und es ist so, dass die Therapeutin, also die hat mich erst einmal davon abgebracht, Schuldgefühle weiter zu haben. Ja, weil er, bei ihm waren ja immer grundsätzlich die anderen schuld. Er hat ja nie was gemacht. Aber Gabi, wie war denn die Ehe in den letzten Jahren, sagen wir mal die letzten 5, 6, 7 Jahre? Ja, es war so, dass wir erst einmal meinen Vater 2 Jahre gepflegt haben bei uns zu Hause, bis er gestorben ist. Und mir war dann aber erst hinterher klar, dass er das nur gemacht hat, weil sie mir in der Zeit auch gut ging. Finanziell und alles hat ja mein Vater uns sehr unterstützt. In dieser Zeit, gab es denn da zwischen euch Zärtlichkeiten? Gab es Sex? Ja, aber selten. Er war halt nicht so, wie soll ich das sagen, er war nicht so ein verschmuster Typ. Aber er hat dann immer gesagt, er kam ja aus der Ex-DDR, wo er auch schon 2-mal verheiratet war und jeweils 2 Kinder hat, um die er sich aber nie gekümmert hat. Das habe ich dann, nachdem wir verheiratet waren, alles gemacht, dass die Kinder ihren Unterhalt und alles bekommen. Also warst du die gute Seele da? Ja. Weinst du ihm jetzt nach? Manchmal ja. Oder? Aber ich glaube, das ist, ich habe auch schon mal überlegt, ob das manchmal die Einsamkeit ist. Aber es ist nicht die Einsamkeit. Gabi, sondern ich habe das Gefühl, ich habe ihn wirklich geliebt. Das mag ja sein. Aber ich bin eigentlich froh, dass er weg ist. Weißt du warum? Ja. Weil wenn der dich so behandelt in einer so schweren Zeit, dann ist das kein guter Mann, kein guter Mensch. Und, ja, und das zeigt, dass der dich nicht liebt. Wenn er dich geliebt hätte, hätte er wirklich zu dir gestanden und hätte gesagt, wir schaffen das zusammen. Und mach nicht mit anderen Frauen rum. Ja. Ja, es war ja dann noch so gewesen, warum ich bin ja dann eigentlich, was heißt, ich bin gegangen. Es ist so, es ist an dem Abend, wo das dann da rauskam mit der anderen Frau und so, hat abends noch eine andere Frau auf dem Festnetz angerufen. Und da habe ich gesagt, ja, sie hat dann gesagt, Christian, bist du es? Und da habe ich gesagt, nein, hier ist die Ehefrau am Telefon. Und da hat die gesagt, ja, ich bin die Conchetta. Und da habe ich gesagt, ja, wie kommen Sie denn an unsere Festnetznummer? Und da hat sie gesagt, ei, ich habe doch eine halbe Stunde vorher mit dem Christian gesprochen. Sie ist also noch eine im Start gehabt. Ja, genau. Und sei froh, dass du los bist, Gabi. Ja, der hat mich ja dann noch drehen wollen. Hat mich hingeschmissen, wollte mich zusammendrehen und hat mich dann auf eine ganz böse Art zusammengeschimpft. Geschimpft. Also gar nicht. Ja, und da, vergiss es. Vergiss ihn. Ja, ja und der Schlimme ist ja, Domian, ich versuche das als. Ich versuche andere Gedanken zu haben. Ich habe dann oft die Enkel da. Meine Tochter und mein Sohn kümmern sich rührend um mich. Und manchmal überfällt mich das. Und da muss ich endlos heulen. Aber es ist nicht, dass ich der Ehe nachheule, sondern eher, ich habe ja 7 Jahre praktisch eigentlich immer um seine Liebe gekämpft. Und dieser Kampf ist verloren. Ja. Weil er ja immer gemeint hat, er hätte als Kind keine Liebe gehabt und so. Ist denn irgendwas in dir, wo du so sagst, irgendwie liebe ich den immer noch? Ja, wenn ich das wüsste. Das ist ja mein Problem. Und das ist so schlimm. Gut, ich hatte auch eine schwierige Kindheit und das nehme ich ja alles mit der Psychologin da alles durch und so. Und wie gesagt, Ich fühle mich ja an allem schuld. das musst du unbedingt mit deiner Psychologin besprechen, dass du von den Schuldgefühlen runterkommst. So wie du mir den Fall schilderst, ist das natürlich absurd, dass du nicht schuld daran bist. Ja. Ich mache dir mal einen Vorschlag, was denn, wenn da irgendwelche Sentimentalitäten aufkommen, mach doch mal eine schriftliche Liste von allen schlechten Sachen, die er dir angetan hat und von all seinen schlechten Eigenschaften. Schreib das mal von Hand auf. Ja, das habe ich auch schon gemacht und habe es dann hinterher auch verbrannt. Nee, das verbrenn mal nicht. Und immer wenn du in irgendeine Sentimentalität kommst, dann holst du dir den Zettel raus und liest das. Ich glaube, dass sich das gut auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Ja, weil es ist halt so, jeder sagt dann immer, sei froh, dass du los bist. Und auf der einen Seite, die haben ja recht. Und das Ziel muss sein, und das Ziel muss sein, dass du eben auch zu dieser Überzeugung kommst. Und das schafft man, wenn man sich immer wieder vor Augen hält, was passiert ist, wie er war und wie er sich verhalten hat. Ja, naja, ich muss ehrlich sagen, die Psychologin hat immer zu mir gesagt, was erwartet sie von einem charakterlosen Schwein. Ja. Gabi, aber meine Psychologin ruft dich auch nochmal an. Einverstanden? Ja. Das machen wir so. Ich wünsche dir, dass du da rauskommst. Und ich glaube, du wirst es auch schaffen. Das höre ich schon. Ich höre es irgendwie. Das wirst du schaffen. Das ist vielleicht noch eine Weile schwierig, aber das wird schon gehen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und du liegst auf und wir melden uns gleich. Ja, danke schön. Tschüss, gerne. Ciao. Und wir machen weiter mit der Hildegard. Hildegard ist 77. Guten Morgen. Guten Morgen. Also, ich habe ein glückliches Problem eigentlich. Das hört sich ja... 58 Jahre glücklich verheiratet mit einem Mann. Das ist ja doll. Aber nun, durch Krankheit meines Mannes, konnte ich ihn leider nicht mehr halten, da ich bin geburtsblind, will ich noch kurz sagen. Mhm. Und mein Mann hat mich mit 17 blind geheiratet. Mhm. Und wir waren bis jetzt 58 Jahre ein glückliches Paar. Mein Mann erkrankte, ja, wie gesagt, Zucker und so weiter. Ja. Und vor 3 Monaten ging es nicht mehr. Pflege von AWO dreimal am Tag. Mhm. Ja, und da musste ich meinen Mann nicht abgeben, freiwillig nicht, um Gottes Willen. Ich bin jetzt schon immer nur traurig, wenn ich zum Heim gebracht werde. Also Heim abgeben heißt, dass du ihn in ein Pflegeheim verlegen musst. Ja, aber wie gesagt, nicht gerne. Ja. Und er musste auch selbst entscheiden, der ist ja noch voll da. Er hat jetzt nur durch Zucker die Zehen ab, Vorderfuß hat nur eine Hacke. Ist sehr glücklich, ich bin ganz platt, dass er hängt an mir, wenn ich gebracht werde. Dann sind wir wieder ein Team. Er wird dann mit dem Rollstuhl. Er ist auch erblindet durch Zucker. Wie oft? Ach, er ist auch erblindet? Ja, durch den Zucker. Und den hatte ich ja lange Zeit hier. Ich kannte mich mit meiner Blindheit. Allerdings. Ich kam zurecht zu Hause mit Kochen. Und du konntest ihn richtig einführen. Ich habe ihn versorgt. Aber ein Mensch, der immer gesehen hat und erblindet, der hat Schwierigkeiten. Ja, das glaube ich auch. Wie oft fährst du ihn besuchen, Helge? Nein, ich wohne nur 3 Minuten weg vom Haus. Aber... Jeden Tag also? Jeden Tag. Ich hatte aber Traumeltern im Haus, wo ich jetzt immer noch wohne, toll, die mich verwöhnt haben. Ich durfte ja nicht allein raus. Ich war ja immer das arme Kind. Ich war gar nicht arm, nur blind. Also ist das eigentlich eine Geschichte eines großen Lebensglücks, was du gerade erzählt hast? Ja, ich habe ein sehr... toller Mensch. 58 Jahre. Geheiratet. Vor 58 Jahren, wir hatten Goldhochzeit. Wir haben 3 Kinder. Ja. Und wir haben Enkel. Ein Enkel ist immer bei Opa. Und jetzt ist es so, dass die Situation die schon ist, traurig ist. Ja, schon einmal tot ist, ja. Ja. Aber dennoch macht ja noch das Beste draus, habe ich den Eindruck. Ja, wir beide, ja. Ich werde abgeholt. Ich habe viel. Meine Tochter bringt mich morgen wieder hin. Mhm. Und dann dann bleibe ich bei meinem Mann und wenn einer da ist, fahren wir im Garten gefahren. Die Leute kennen mich schon alle, ich bin lustig und mein Mann ist geistig voll da, dass die Leute da sagen, mein Gott, wenn der in den Runden ist. Aber die Trennung, wissen Sie was, das ist für Menschen, die immer betreut wurden von ihm, von meinem Mann, 58 Jahre und plötzlich ist er weg. Mhm. Das glaube ich schon, dass das sehr schwierig ist. Aber trotzdem bekomme ich das so mit, wie du es erzählst, dass ihr beide jetzt eine Lösung gefunden habt. Er war ja damit einverstanden, dass er in das Pflegeheim geht. Ich habe noch, bevor er abgeholt, also bevor dieses festgemacht wurde durch die Ärztin, ich sag, ich möchte, ich schaffe es nicht mehr. Mhm. Ich fahre laufend hin und dies und jenes. Ich muss gehen. Aber er ist sehr glücklich. Ich muss echt sagen. Und da bin ich zwar mit zufrieden, aber er fehlt mir. Ich bin dann andererseits hier oben einsam. Andererseits, verstehen Sie? Du besuchst ihn ja jeden Tag. Ja, aber trotzdem. Natürlich, also ich natürlich. Mich Helga, schon, es ist ja auch klar. Er hat daran gewöhnt. Er hat aber für mich alles getan. Ich hatte eine Gesangsausbildung. Aber Hilgard, ich glaube ja, das ist doch völlig normal, wenn ihr 58 Jahre zusammen wart, dass das jetzt erstmal auch eine Schwierigkeit ist, dann auch die eine gewisse Zeit alleine in der Wohnung zu sein. Aber so ist es doch zunächst eine ganz gute Lösung für euch beide. Ja, also er ist sehr gut versorgt, wie gesagt, aber manchmal ist er noch da. Wenn ich morgens aufstehe, ich stand ja schon pfeifend auf, ich bin eine sehr lustige Person und plötzlich, mein Gott, ich glaube, dass du dich daran gewöhnen wirst. Ja. Jetzt betreue ihn. Wenn man so manches hört bei Ihnen, also 58 Jahre mit einem Mann, ich habe wirklich Glück gehabt toll, mit allem. Er hat für mich gesorgt, er hat die Aufgabe meiner Eltern übernommen, verstehen Sie? Ich hatte Traumeltern hier im Haus. Du sagst immer sie zu mir, ich sage ja auch du zu dir, also musst du auch du zu mir sagen. Ja, und so mal, hör mal, du bist ja sehr toll. Als ich so reinhöre, wenn ich hier so nicht schlafen kann, dann denke ich auch immer, lieber Gott, hoffentlich komme ich mal durch. Nein, ich wollte nur sagen, dieses, was ich erlebt habe, diese ganzen Jahre, hoffentlich bleiben sie noch so. Liebe Hilgard, ich beglückwünsche dich zu deinem glücklichen Leben. Das ist ganz toll. Und richte deinem Liebsten herzliche Grüße von mir aus. Und haltet jetzt auch in der letzten Zeit, die ihr zusammen seid, gut zusammen und macht das Beste draus. Ja. Alles Gute von Herzen. Ich bedanke mich. Adio, sehr gerne. Tschüss. Bald. Ciao. Ciao. Und hier ist die Grit. Grit ist 58. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Grit. Wir haben uns vor etlichen Jahren schon mal gesprochen. Sag bloß. Um was geht's denn heute? Ich sollte mich auch mal wieder melden und sollte nur sagen, eine Flasche Wein brennt. Eine Flasche? Das sagt ihr wahrscheinlich heute nicht mehr. Jetzt musst du mir helfen. Wie lange ist das? Ist wahrscheinlich sehr lange her. Ist lange her. Wie lange? Fünf Jahre. Ich weiß, vielleicht erinnerst du dich, einer meiner kleinen Brüder ist ermordet worden und einer meiner Brüder ist Mörder geworden. Oh, das ist aber sehr lange her, das Gespräch. Ist lange her, ja. Dann fass doch nochmal kurz zusammen, was du uns damals erzählt hast, damit alle auf Ich habe damals erzählt, dass ich schon seit Jahren im Bett liege. Mhm. Damals waren, glaube ich, 12 oder 14 Jahre. Mittlerweile sind es 18 Jahre. Mhm. Also, dass du lange im Bett liegst. Ich liege im Bett. Aber ich liege im Bett. Hast, ich bin seit 20 Jahren oder seit fast 20 Jahren berentet. Und warum liegst du im Bett? Hallo? Ja, ich bin noch da. Ich liege im Bett, weil ich psychisch nicht mehr in der Lage war, aufzustehen. Ach so, du hast gar keinen. Jetzt ist eine schwere COPD dazugekommen. Ah, also die Grunderkrankung war keine körperliche Erkrankung, sondern Nein, eine schwere seelische Erkrankung. Nein, Grunderkrankung war eine psychische Erkrankung. Ah, und deshalb konntest du das Bett, oder hast das Bett nicht verlassen? Ich habe mich darin wohlgefühlt und sicher gefühlt. Über so viele Jahre? Ja, so viele Jahre. Tag für Tag? Tag für Tag. Anfangs war es noch so, dass ich bin ja anfangs auch noch arbeiten gegangen. Mhm. Nur ich bin morgens aufgestanden, habe meine 8 Stunden gearbeitet und bin wieder zurück ins Bett gegangen. So fing das Ganze an. Du hast in der Zeit alleine gelebt? Ich habe immer allein. Immer allein gelebt. Ich bin beziehungsunfähig, so hat man mir bescheinigt oder wie auch immer. Ich lebe aber gut damit, also es ist nicht traurig oder so. Und als du dann nicht mehr arbeiten gegangen bist, hast du wirklich den ganzen Tag im Bett verbracht? Ja. Was hast du im Bett gemacht? Ich sitze vom Kasten. Fernsehen. Ich habe unheimlich viele Hobbys gehabt. Mhm. Ich habe gerne fotografiert, ich habe unheimlich gerne gelesen. Ich habe gern Musik gehört. Okay, Musik hören und lesen kann man im Bett, fotografieren schlechter. Aber das geht auch nicht mehr. Ja. Das geht alles nicht mehr. Ich meine, so zum Beispiel so wie deine Sendung, die gucke ich nicht regelmäßig, aber ich gucke sie hin und wieder gerne mal. Bist du denn damals, ich meine, das ist ja schon schwerwiegend, wenn man sich so zurückzieht, in so ein Nest zurückzieht, hast du dich damals psychologisch, psychiatrisch behandeln lassen? Ja, ich war sehr lange in psychiatrischer Behandlung. Hat alles nichts genutzt? Hat nichts genutzt. So, und jetzt? Ich bin in den 90er Jahren, bin ich bis zu 7 Monate im Jahr in der Klinik gewesen. Und jetzt ist noch eine schwere Lungenerkrankung hinzugekommen. Jetzt kommt noch eine schwere Lungenerkrankung. Hängt diese Lungenerkrankung vielleicht damit zusammen, dass du immer im Bett gelegen hast? Gibt es da einen Zusammenhang? Anfangs nicht. Es kam anschließend dazu. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja immer noch der kleine Optimist. Und ich habe jetzt seit 8 Wochen nicht mehr geraucht. Ach, du hast noch bis vor 8 Wochen geraucht? Ich habe bis vor 8 Wochen habe ich noch geraucht. Wie lange hast du diese Lungenerkrankung? Jahrelang. Jahrelang und hast das Rauchen nicht drangegeben? Nein. Warum nicht? Schwerer Fall. Jeder Arzt schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Ja. Aber wenn man das nicht tut, nimmt man doch bewusst den Kauf, dass man noch kranker und noch kranker und noch kranker wird. Ja. Das macht dir nichts aus. Ich will nicht sagen, es macht mir nichts aus. Ich lebe ja irgendwo, lebe ich doch gerne. Aber das kann ich schwerlich glauben. Ich habe ein extremes Suchtpotenzial. Sucht auch, trinkst du Alkohol? Ich trinke auch Alkohol, ja. So, dass du sagst, ich bin eigentlich Alkoholikerin? Ja, ich bin Alkoholikerin. Ich bin Toxikomane. Und im Moment bezieht es sich nur auf Alkoholiker, in Anführungszeichen nur. Wie lange warst du jetzt nicht mehr aus dem Haus? Ich war Anfang des Jahres war ich irgendwann mal zum Pulmologen. Wann? Das habe ich nicht verstanden. Ich war Anfang des Jahres irgendwann mal zum Pulmologen. Anfang des Jahres. Und seitdem in der Wohnung beziehungsweise immer im Bett? Ja. Wer besorgt dir denn Lebensmittel zum Beispiel? Das machen meine Geschwister. Die kümmern sich. Also ich hab ein sehr schönes Umfeld. Aber wenn du sagst, Grit, dass du eigentlich am Leben hängst und auch trotz allem gerne lebst, dann müsstest du doch eigentlich alles unternehmen. Gut, mit dem Rauchen hast du jetzt schon angefangen, aber du müsstest doch alles unternehmen, damit deine Gesundheit zumindest etwas geschützt wird. Also keinen Alkohol mehr trinken. Ich habe ein extremes Suchtpotenzial, habe ich gerade schon mal gesagt. Ja, aber dagegen kann man ja auch angehen. Ja, aber ich gehe da seit 20 Jahren dagegen an. Was hält dich denn da noch am Leben? Das klingt ja für uns sehr... Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich lebe einfach gerne. Ich weiß nicht, was mich noch am Leben hält. Ich lebe gerne. Dein Arzt, du hast wahrscheinlich einen näheren Arzt, der dich betreut? Nicht so wirklich. Hast du nicht? Hast du gar keinen? Habe ich nicht. Hast du nicht? Mensch, Grit, das ist ja ein Hammer, was du mir da erzählst. Und jetzt kann ich gar nicht weiter mit dir reden, weil die Sendung gleich rum ist. Ja, schade eigentlich. Das bedauere ich sehr. Aber wir können dich gerne gleich nochmal anrufen, wenn du magst. Ja, mag ich. Ja, gerne. Das machen wir. Alles Gute, liebe Grit. Ich danke dir auch, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Daniel Paulmann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Bis dahin. Ciao.